Was unterscheidet man beim Gebet? Beim Gebet unterscheidet man ein innerliches und ein mündliches Gebet. Geistig und mündlich, innerlich oder äußerlich, wenn man will. Gebet, das laut gesprochen wird oder eben mit gegebenen Worten verrichtet wird. Das innerliche Gebet ist das Gebet, das nur geistig verrichtet wird. Das mündliche Gebet ist das Gebet, das mit Worten verrichtet wird, verbunden mit geistiger Sammlung und mit Andacht des Herzens. Das rein äußere Gebet nutzt überhaupt nichts, sagt Christus selber. Soll nicht plappern wie die Heiden. Gebet daher ratscht. Er betet nicht, muss ja verbunden sein, das äußere Gebet, die Worte, mit geistiger Sammlung, mit der Andacht des Herzens.